Deutschlandradio Kultur, 8.21 Uhr. Es ist ein ziemlich fulminanter Schlussakkord, der in diesen Tagen in der Neuen Nationalgalerie erklingt, bevor der Mies van der Rohe-Bau am Berliner Kulturforum für eine Grundsanierung endgültig geschlossen wird, gibt sich die Kultband Kraftwerk die Ehre. Unter dem Motto der Katalog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 präsentieren die Musiker an 8 Abenden hintereinander ihre 8 Alben. Gestern Abend war Auftakt, mit dabei war meine Kollegin Barbara Wiegand. Gut 10 Jahre ist es ja her, da haben sich, als das MoMA da war, ja die Besucherschlangen um die Nationalgalerie gewickelt. Wie war es gestern? Nee, also es gab keine Schlangen draußen vor, weil es war auch schon seit langem ausverkauft und wenige Leute, die sich in Hoffnung auf Tickets machten. Und zwar überhaupt eine sehr entspannte Atmosphäre auch drin. Auch als die Musik dann losging mit ihren wummernden Bässen und den durchdringenden Soundeffekten. Das war eben übrigens, funktionierte ziemlich gut in der Neuen Nationalgalerie. Man mag es kaum glauben, die haben gut gearbeitet am Sound. Ja, und da war das, hatte das tatsächlich noch so eine Art Saloncharakter, also im Falle von der technisierten, perfekten Musik von Kraftwerk, so ein Techno-Salon-Charakter. Jeden Abend steht ja eines von 8 Kraftwerk-Alben im Mittelpunkt. Gestern Abend ging es los mit der LP Autobahn von 1974, muss man sich mal vorstellen. Ja, und auch dieser auf gut 10 Minuten komprimierte Song, der eigentlich 22 Minuten lang ist, der brachte bei aller Monotonie so einen absoluten Fahrspaß. Vielleicht lag das auch daran, weil diese Bahn, auf der so ein alter Daimler und ein VW Käfer fuhren, so frei war. Das sah man in einem 3D-Film, der über der Bühne über die Leinwand flimmerte. Und diese Farben, das war so Bonbon, so ein bisschen nostalgisch. Und das ist auch so eine Erinnerung an dieses Unterwegssein von damals, an diese Automobilität damals. Aber bis heute klingt auch dieser Sound wirklich sehr perfekt, dieser perfekt konstruierte Elektrosounds und diese Effekte, diese elektronischen, das wirkt immer noch sehr heutig dabei. Kraftwerk inszeniert sich ja auch schon gerne mal als Roboter. Wie standen Sie heute oder beziehungsweise gestern Abend auf der Bühne, heute ja wieder dann? Ja, sie standen also größtenteils in ihren Ganzkörperanzügen da auf der Bühne, diesen typischen und neonleuchtenden Gittermustern drauf. Und Ralf Hütter, das ist ja der einzige original verbliebene Kraftwerker, war da begleitet von 2 Audio-Operators und einem Video-Operator. Und die standen da meistens ziemlich unbeweglich auf der Bühne, starr, ohne eine große Show und waren manchmal aber auch ersetzt von einem Roboter in einem Song, wir sind die Roboter, und ganz eben dem Kraftwerk-Credo entsprechend, wonach nicht nur jeder Mensch, sondern auch jeder Künstler ersetzbar sei, was natürlich nicht so ganz ironiefrei zu verstehen ist. Und man war natürlich an diesem Abend auch ansonsten viel unterwegs, in diesen, nicht nur auf der Autobahn, man war unterwegs eben mit dem Rad bei der Tour de France, mit diesen immer schneller werdenden Loops. Das war auch sehr faszinierend, wie das auch damals dann die Hip-Hopper-Szene beeinflusst hat. Mit dem Trans-Europa-Express war man unterwegs, mit einem Space-Lab, das da auch in 3D über die Bühne fuhr und dann wirklich vor der Neuen Nationalgalerie so landete. Also das war alles Teil so eines, man kann schon sagen, Gesamtkunstwerks, wozu Kraftwerk ja schon längst geworden ist. Auch wenn sie damit sagen, auch mit diesen Robotern, okay, jeder Mensch ist ersetzbar, jeder Künstler ist auch ersetzbar. Aber man hat doch schon sofort wieder diese Bilder vor Augen, nicht? Ich finde es irgendwie ganz faszinierend. Sie sagen Gesamtkunstwerk, also ist Kraftwerk dann ein Fall fürs Museum? Ja, ein Fall auf jeden Fall für die Neue Nationalgalerie. Und es passt auch gut eben zu diesem Bau der Moderne, der schon zur Eröffnung 1968 ja über sich hinauswies. Und Kraftwerk haben ja auch damals in den 70ern schon Musik gemacht, die bis heute eigentlich eben noch steht. Sie haben auch natürlich in anderen Museen gespielt, im MoMA, im Lehnbachhaus. Sie sind reif fürs Museum, aber im guten Sinne. Also manches natürlich ist so ein bisschen, dass man sagt, okay, das sind eine schwächere Nummern. Aber es gibt wirklich Nummern wie auch Radioaktivität, das war im zweiten Teil des Abends gespielt, unter diesen Hits, die sie jeden Abend dann spielen. Das ist schon beeindruckend, wie unter diesem Radioaktivitätssymbol, was da mit Stop dann eingeblendet wird, diese computerverzerrten Katastrophenorte Namen da blinken und dieser Sound, diese wirklich wummernden Loops, wie das hergeht, das elektrisiert bis heute wirklich, das ist erstaunlich. Oder aber auch dann zum Schluss Music Nonstop von 86, muss man sich überlegen, da ist nicht zu überhören, dass die wirklich die Techno-Szene, die danach kam, die gesamte Club-Szene, ich habe auch noch einen jungen Menschen getroffen, der danach sagte, ja, das ist ja schon ganz schön Clubmusik auch noch bis heute. Und das wirkt eben bis heute so. Also das Publikum auch gemischt? Das Publikum ist sehr gemischt, sehr altersmäßig gemischt. Und man kann sagen, wir sind auf eine Reise gegangen, irgendwie zurück in die Zukunft mit Kraftwerk. Das ist eine Musik, die sie gestern geschrieben hat, die aber für morgen damals schon war und heute aber noch unglaublich gut wirkt. Herzlichen Dank, Barbara Wiegand, über das Kraftwerk-Konzert gestern in der Berliner Nationalgalerie. Noch an weiteren 7 Abenden, allerdings keine Hoffnung, restlos ausverkauft. 8:26 Uhr.